Belohnung und Sieg. Wie kommt Belohnung in dein Leben? Wann kommt Belohnung in dein Leben? Und wie kommt Sieg in dein Leben? Gut, und dann haben wir hier diesen Vers, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Glaubst du, dass es ihn gibt? Yes, einige glauben es. Wer glaubt es? Mach mal so. Sehr gut, sehr gut. Dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also wir werden gelehrt vom Pastor, als Bibelschüler, wo auch immer du hingehst. Wir haben gelernt, Gott zu suchen. Gott auch an erster Stelle zu stellen. Das ist ein Bibelvers, den ich hier nicht habe, ich erwähne ihn nur kurz. Ein Lebensmotto von mir ist, suche zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere, Matthäus 6, Vers 33. Und Gott sagt, wenn du das tust, dann wirst du Sieg haben. Dann wirst du belohnt werden. Okay, Gott zu suchen, mit Gott zu wandeln, was ist denn die Belohnung? Die Bibel sagt hier, lass uns nochmal den Schluss lesen von Hebräer 11, Vers 6. Ja, die Bibel sagt hier im Vers B oder im Abschluss, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also Gott ist ein Belohner. Belohnung heißt hier das griechische Wort, wenn du das nachguckst, und dann die Übersetzung. Ich kann kein Griechisch, leider, aber mein Computer kann Griechisch. Und da steht, Gott wird danken. Also statt belohnen steht da, und Gott wird dir danken. Wie dankt Gott? Amen. Gott wird es dir danken. Und du kannst dir nicht vorstellen, was der Dank eines Tages da sein wird, wenn du über die Himmelstüre schreitest und reinkommst und Jesus sagt, du guter und treuer Knecht, komme rein. Du wirst denken, was? So wenig habe ich getan und so eine Riesenbelohnung. Also danken ist eine Übersetzung von Belohnung. Entschädigen, sich revanchieren, Gott wird es dir vergelten, Gott wird es dir bezahlen, Gott wird es honorieren und Gott wird sich dir erkenntlich zeigen. Und Gott kann dich belohnen. Amen? Er kann und er wird. Gott ist kein Lügner. Er hat einmal gesagt, nicht mal ein Glas Wasser, das du jemandem gibst in meinem Namen, werde ich vergessen. Nicht mal ein Glas Wasser. Und Gott hat nicht vergessen, dass du ihm nachfolgst und dass du ihm dienst. Und es wird ein Lohn kommen. In Tat und Wahrheit, du hast schon Lohn. Wenn du hier sitzt und gerettet bist, dann bist du schon belohnt. Wie wir gesungen haben, das Größte ist seine Freiheit und seine Gnade zu erleben. Okay, geh mal zu Matthäus 6. Gott sagt sogar, er wird dich ehren. Gott wird dich ehren, wenn du glaubst und wenn du ihm vertraust oder wenn du ihm nachfolgst. So heißt es hier in Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet, oder ich könnte auch sagen, wenn du Gott suchst, wenn du Gott dienst, wenn du Gott nachfolgst, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Gott sei Dank sehe ich keine wehleidigen Minen heute Morgen, obwohl wir eine Stunde weniger Schlaf haben. Okay, wer ist heute Morgen um 6 aufgestanden? Oh, doch ein paar, einige. Wir auch. Okay, also, keine wehleidige Miene, auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, mit dieser Ehrung haben sie ihren Lohn schon kassiert. Selbst hier im negativen Sinn redet hier Gott, hey, wenn du es positiv machst, kriegst du eine Ehrung und kriegst du einen Lohn. Also Gott redet sehr viel über Lohn. Was wird mir denn dafür, dass ich Jesus nachfolge? Was wird mir denn dafür, dass ich keusch lebe und warte, bis ich verheiratet bin? Was wird mir denn dafür, dass ich nicht rauche und in Drogen drum tue und nicht tue wie die Welt? Was wird mir dafür? Eine Belohnung, eine Ehrung. Und lass uns nie aus dem Fokus lassen, dass Gott uns ehren und danken und vergelten wird. Wir brauchen das als Treibstoff, weil diese Welt kann ziemlich rau sein. Der Zug der Welt, zu tun wie die Welt, zu reden wie die Welt, zu handeln wie die Welt, ist ziemlich stark. Aber wenn wir die Belohnung vor Augen haben, da dann wird es auf einmal leicht. Lies mal weiter. 18. Damit nicht die Leute sehen, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Weißt du, dass Gott die Leute sieht, die schon in der Küche da unten sind heute Morgen? Weißt du, dass Gott die Leute sieht, gesehen hat, die um 8:30 hier schon am Üben waren? Weißt du, dass Gott die Leute gesehen hat, die schönen Büros da gebaut haben? Gott sieht ins Verborgene. Warum sieht er ins Verborgene? Damit er dir eins auswischen kann. Lies mal weiter. Wird dich belohnen. Gott sieht ins Verborgene, damit er dich belohnen kann. Bist du froh, dass Gott überall Augen hat? Wer ist froh, dass Gott alles sieht? Jetzt habe ich es positiv eingeleitet. Yes, sehr gut. Also, er redet hier auch von Belohnung. Womit wird dich Gott belohnen? Mit Segen und mit Sieg. Mit Kraft, mit Frieden, mit Antworten. Mit Antworten. Wir waren einmal in Russland und der Kampf in Russland war immer, in Russland zu bleiben. Gott hat uns nach Russland gesandt, damals in die Mission, und der Kampf war immer da zu bleiben. Die Russen wollten uns immer rausschmeißen. Ihr seid nur Touristen, ihr habt ja nichts verloren. Und dann waren wir wieder mal vor dem Visa, wir sollten ausreisen, weil die uns nicht wollten. Nichts gegen die Regierung, das ist halt manchmal so, dass die Leute irgendwelche Visas nicht ausstellen wollen. Und dann haben wir gebetet und Gott belohnt und gebetet und gefleht. Gott, was machen wir? Und dann sagt Gott zu uns, hier drin, höhere Autorität. Ha? Höhere Autorität? Was ist höhere Autorität? Und dann auf einmal macht es klack. Die Stadt, wo wir waren, die Kleinstadt, wollte uns rausschmeißen. Was ist die nächste höhere Autorität nach der Stadt? Der Krai. Wie sagt man den auf Deutsch? Der Kreis. Die nächsthöhere Stadt, die über diese Stadt war. Und dann sind wir dahin und haben gesagt, wir möchten gerne hier bleiben und unsere Arbeit tun. Und da haben gesagt, ja, okay, könnt ihr. Klack. Und dann waren wir sicher. Der Heilige Geist hat uns gesagt, was zu tun ist. Ist das Belohnung, wenn Gott zu dir spricht? Ist das Belohnung, wenn Gott zu dir spricht? Gott kennt jedes Problem und Gott weiß genau, was du brauchst. Er weiß, wo du dich bewerben musst, er weiß, wo du anfragen musst für eine Wohnung, er weiß es. Und wenn du Gott folgst, wird er dich belohnen, indem er zu dir spricht. Und das ist nur eine Belohnung, da hat es noch ganz andere Belohnungen. Halleluja. Also Gott wird dich ehren und Gott wird es dir belohnen. Er wird dir Prophetien geben, er wird dir helfen zu beten, er wird deine Gebete beantworten. In Sprüche 11, gehen wir mal zu Sprüche 11. Halleluja. Praise the Man. Etwas vom Größten, was uns passieren kann, ist natürlich nach der Rettung, dass Gott zu uns spricht. Gut, weiter hier. Unsicher ist der Gewinn des Gottlosen. Also der Gott nicht kennt und Gewinn macht, das ist eine unsichere Sache. Und darüber könnte man Statistiken aufführen. Das könnte man machen. Machen wir heute nicht. Wer lebt, wie es Gott gefällt, erhält sicheren Lohn. Mit anderen Worten, wer Gott nachfolgt und Gott dient und Gott sucht, wie euer Pastor gerade gesagt hat, lasst uns nicht aufhören, Gott zu suchen und immer näher zu kommen zu Gott, der wird sicheren Lohn erhalten. Sogar Gott schreibt selber in sein Wort, es wird dir sicher Belohnung kommen. Weil wir manchmal als Menschen das zweifeln, aber es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Unser Lohn ist sicher. Gott hält sein Wort, sein Lohn kann niemand stehlen. Kennt ihr diesen Bibelvers? Wir sollen Schätze sammeln im Himmel, da wo keine Maus und kein Rost und kein Moos es verderben kann. Amen. Stehlen oder nehmen oder kaputt machen. Was du für Gott und mit Gott tust, kann niemand dir kaputt machen. Niemals, nie wieder. Gott sammelt das für dich im Himmel. Also es lohnt sich, wenn du Gott suchst, wenn du Gott finden und du wirst Gott finden. Es lohnt sich, wie Du sollst Gott suchen wie jemand, der einen Schatz sucht. Den größten Schatz, den du haben kannst, ist Gott selbst. Die Beziehung zu Gott. Ja? Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und habe etwas gefunden im Internet. So ein Raddampfer, so ein alter, können wir den mal einblenden? Ist der da drauf? Das da. Das ist die, wie heißt das Schiff jetzt schon wieder? Die SS Central America. Und die war 1857 in einem Sturm, 4 Tage lang, meterhohe Wellen. Und dann hat es dieser alte Dampfer nicht mehr geschafft. Und dann ist er abgesunken. Mit 578 Menschen am 12. September 1857 mit 21.000 Kilo Gold an Bord. 21 Tonnen. Sag mal 21 und jetzt sag mal stark Tonnen. Gold. Was könnten wir uns davon kaufen? Pastor, komm, wir bauen uns ein neues Gebäude. Auf grüner Wiese, mit allem drum und dran. Reicht für dich und für mich. Für uns und für euch. Ja? 21. Ich habe umgerechnet, zum heutigen Wert wären das 756 Millionen Euro sind gesunken. Das war nur das Gold. Die Ladung war ja natürlich auch noch, vor allem die Menschen. Aber die sind gesunken. Und dann hat sich im letzten Jahrhundert jemand dran gemacht, hat das gelesen, hat gesagt, wenn da 21 Tonnen Gold am Boden liegen, dann werde ich die finden. Dann hat er für 10 Millionen Euro Leute gesucht, die ihm Geld geben und hat Roboter und so Sachen installiert und hat die 21 Tonnen Gold gefunden. Auf dem Meeresgrund. Und konnte sie hochheben. 756 Millionen Euro. Hat sich die Suche gelohnt? Wow, wer wäre gern dabei gewesen? Pastor, soll ich fragen? Wer wäre gern dabei gewesen? Wer hätte den Zehnten gegeben? Also es lohnt sich zu suchen. Und weißt du, wenn du Gott suchst und an Gott bleibst, wirst du mehr haben als 21.000 Kilo Gold. Du kannst über die Ewigkeitsschwelle treten und dann ist das Gold weg. Und das verfliegt alles wie nichts. Aber wenn du mit Jesus über die Schwelle kommst, dann wird Jesus dastehen und sagen, komm rein, du guter und treuer Knecht. Amen. Du bist mein sehr großer Lohn. Nimm das mit in die Woche und sag dir jeden Tag zweimal, Vater im Himmel, du bist mein sehr großer Lohn. Weißt du, was das tun wird? Deine Liebe zum Vater wird wachsen. Und je mehr du den Vater liebst, umso mehr Lohn wirst du haben. Umso mehr Freiheit wirst du haben. Umso mehr Gnade wirst du haben. Gott ist dein großer Lohn. Wenn du ihn suchst, wirst du reichlich belohnt werden. Wie sieht denn das aus im Praktischen? Ein paar Bereiche, wie Gott dich belohnt. Wir haben schon ein paar angetönt. Aber der größte Schatz, den du hier auf Erden finden kannst, ist nicht Gold, obwohl das gut ist, aber Gott ist besser. Amen. Gott ist dein Schöpfer und Gott ist dein Vater und Gott ist dein großer, großer Lohn. Gott ist der Ursprung von dir. Das ganze Leben macht erst Sinn, wenn du deinen Ursprung findest. Und wir suchen nicht irgendwo im Universum da draußen, sondern wir wissen, Gott ist unsere Quelle. Und Gott hat uns ins Leben gerufen. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Und Gott hat dir einen lebendigen Geist gegeben. Und dein Leben wird erst Sinn machen, wenn du deinen Schöpfer kennenlernst. Und wenn du Ja sagst zu deinem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der aber auch dich gemacht hat. Nun, wir haben gelesen in Hebräer 11, Vers 6, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dein Vater wird dich belohnen mit Segen, mit Sieg. Er kann belohnen wie niemand anders. Er kann dir Sieg geben wie niemand anders. Er kann Dinge lösen, die niemand anders lösen kann. Lass immer Gott deine letzte Instanz sein. Nicht dein Arzt, nicht dein Rechtsanwalt, nicht deine Berater, nicht ein Buch, es sei denn, es sei die Bibel. Lass immer Gott deine letzte. Gott, was sagst du dazu? Das sagen die, das sagt der, das sagt die. Was sagst du dazu, Gott? Was sagst du, himmlischer Vater? In 1. Timotheus 4, lass uns mal dahin gehen, heißt es, sich in körperlicher Entbehrung zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Was heißt das? Turnen und Sport ist gut, aber es bringt wenig Nutzen im Verhältnis. Aber zu üben, wie man Gott liebt und ehrt und sucht und dient, vielleicht sich da mal einfach ein, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil es das ein Versprechen für die jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Also wenn du Gott suchst, wenn du Gott liebst, dann wird es für jetzt Sieg geben und für morgen Sieg geben und für übermorgen Sieg geben und du wirst noch Sieg davon tragen, wenn du nicht mehr hier bist. Und sogar deine Enkel und Urenkel werden noch Lohn davon haben, dass du Gott gedient hast. Amen. Das heißt das. Ich mag die englische Übersetzung, die sagt, but godliness is profitable unto all things. Profit. Oh, in der Gemeinde vom Profit reden. Diese Profitschinder. Weißt du was? Die Bibel redet vom Profit. Die Bibel sagt, es bringt Profit, wenn du Gott dienst. Amen. Amen. Es bringt Profit, wenn du Gott dienst. Was du gerade hier tust, in der Gemeinde sein am Sonntagmorgen, auch wenn du eine Stunde weniger Schlaf hast, das bringt dir Profit. Amen. Dir und deiner Familie. Und du weißt was, sogar deinen Kindern und deinen Kindeskindern. Ich habe so viele, in Russland so viele, nie wieder nachher, aber in Russland habe ich so viele Leute getroffen, die frisch bekehrt waren, vor allem junge Leute, zwischen 18 und 25 oder 18 und 30, vor allem junge Männer. Und da haben wir immer gefragt, und wie kommst du in die Gemeinde, wie kommst du zu Jesus, wie kommst du dazu? Hast du irgendjemand, der irgendwie, sag ja, Babuschka hat immer gebetet, ja? Ja? Du weißt nicht, was du tust, wenn du betest, was du tust, wenn du jetzt Gott dienst. Es hat einen Effekt für die nächsten Generationen. Der Segen des Herrn macht reich, sagt die Bibel. Der Segen des Herrn macht reich. Und Gott hat dir Segen versprochen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen und alles reichlich darzubringen. Alles reichlich darzubringen. Nun, was ist der Segen? Was ist der Sieg? Was ist unser Sieg? Was ist unser größter Sieg? Gemeinde, was ist unser größter Sieg? Ein schönes Gebäude? Ist gut. Geld ist gut. Gesundheit ist gut. Aber was ist unser größter Sieg? Der Himmel, genau. Das ewige Leben. Also es bringt, können wir eins weitermachen, ewiges Leben. Wenn du Gott suchst und Gott dienst und weiter Gott dienst und weiter Gott suchst, dann wirst du ewiges Leben haben. Du gehst nicht verloren. Du wirst die Hölle nie sehen. Es würde sich lohnen, alles zu tun für Gott, 100 Jahre lang, nur damit wir die Hölle nicht sehen. Das hat sich schon gelohnt. Wenn du gerettet bist, dann hat es sich schon gelohnt. Dann könnten wir jetzt eigentlich Feierabend machen und in den Himmel gehen. Nein, wir haben noch einen Job zu tun. Es hat noch mehr Leute, die gerne in den Himmel möchten. Ja. Vor allem, wenn sie wüssten, wie real die Hölle ist und wie real der Himmel ist, dann würden alle so gerne in den Himmel gehen. Und wir sind die, die es ihnen sagen. Ja. Und ich freue mich so sehr, dass diese Reihen heute voll sind. Hier sind einige Leute, die können die frohe Botschaft von Jesus raustragen. Nürnberg braucht Rettung. Amen. Yes. Halleluja. Nürnberg wird errettet. Oder wie Reinhard Bonnke, Nürnberg shall be saved. Nürnberg wird errettet werden. Amen. Gut. Und ihr seid die Evangelisten. Jeder Christen Evangelist. Wenn du Jesus im Herzen hast und das lebst, dann wird es rauskommen, früher oder später, auf die Art oder auf jene Art. Und wenn es nur dadurch ist, dass du anders lebst als andere Leute. wenn dich die jungen Leute, wenn euch die Leute anrempeln, hey, warum kommst du da nicht mit, warum kommst du da nicht mit, dann sag einfach, weil ich anders bin. Ja, warum, was bist du? Ja, ich bin anders. Ja, ja, stimmt, ich bin anders. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Gut, also du hast jetzt heute hier den Sieg, dass du Frieden hast im Herzen. Wenn du am Abend ins Bett gehst, wenn du aufstehst, ist Jesus da. Ich habe mir neulich so vorgestellt, tue ich mal immer mal wieder so zur Übung. Stell dir vor, du wachst am Morgen auf und Jesus ist nicht mehr da. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das wäre, ich müsste aufwachen, ohne dass Jesus da ist. Spüre ich denn immer so Kribbeln, Bauchflattern? Nein. Aber ich weiß einfach, wenn du gerettet bist, dann weißt du weißt, dass Jesus hier ist. Und das ist eins von dem größten Lohn, den du kriegen kannst. Du bist nie wieder allein. Es gibt keinen einsamen Tag, du hast immer Gott mit dir. Was immer du tust, wo immer du gehst, Gott ist mit dir. Was für eine Freude ist das? Halleluja. Also das ist das Erste. Das Nächste, und da gibt es viele, du hast Leben und Leben im Überfluss. Es ist ein Unterschied, ob du existierst und atmest, arbeitest und isst, oder ob du lebst. Und Gott hat dir Leben gegeben. Gott hat dir Leben gegeben. Du bist von der Gruppe, die lebendige Hoffnung in sich hat, aber wo man dieses göttliche Leben auch sehen wird. Zum Beispiel eine göttliche Ehe, göttliche Kinder, göttliche Familie, göttliche Arbeit, göttliche Hobbys und göttliche Finanzen, gesegnete Finanzen. Das ist auch so ein Profit. Göttliche Beziehungen. Nun, ich bin schon bald 34 Jahre verheiratet mit meiner Frau Cornelia. Und ich bin immer noch überglücklich. Und ich glaube, ich werde jeden Tag glücklicher. Wir haben uns vor 39 Jahren kennengelernt. Und wir haben die ersten 5 Stunden, davon aber mindestens 4 Stunden über Gott gesprochen. Und ich war nicht gläubig. Ich war ganz normaler Katholik. Aber ich hatte in mir einen Hunger nach Gott. Und diese göttliche Frau hatte einen Hunger nach Gott. Und so haben wir dann geheiratet. Und wir haben jetzt 39 Jahre den Himmel auf Erden. Ist das eine Belohnung? Hallo, ist eine göttliche Ehe eine himmlische Belohnung? Halleluja. Und weißt du, was das Gute ist? Was Gott für mich tut, das tut er für dich. Es gibt nirgends einen Vers in der Bibel, dass gewisse Segnungen nur für Pastoren sind. Es gibt nirgendwo einen Vers in der Bibel, dass gewisse Segnungen nur für den da sind, der ein schönes Auto fährt und für dich nicht. Nein. Alle Segnungen in der Bibel sind Ja und Amen. Und sie sind für alle so. Amen. Halleluja. Und Gott wird und Gott kann seine Verheißungen erfüllen in deinem Leben. Also was für eine Belohnung ist es, wenn du Kinder hast, die Gott dienen. Und wenn deine Kinder noch nicht Gott dienen, Babuschka, bete weiter, die kommen zurück. Der Same ist drin, die werden zurückkommen. Und wenn sie noch keinen Samen haben, dann fang an zu beten, wie du Samen säen kannst. Amen? Gut, nächster Profit von göttlichem Leben, Gott zu suchen. Was ist der Sieg, was ist unser Sieg? Wir können beten und Gott antwortet. Gott hat Wünsche in dein Herz gepflanzt. Und wenn du ihm nachfolgst, wird er sie auf dem Weg erfüllen. Und du brauchst nicht mal 5.000 Euro auszugeben für eine Safari. Gott weiß schon, wo die sind und er weiß schon, wo er dich hinschickt. Und er wird deine Wünsche erfüllen. Amen. Amen. Göttliche Abenteuer. Wer mag jetzt göttliche Abenteuer? Gut, ich könnte euch noch ein paar erzählen. Ja, Halleluja. Also Gott wird mit dir tun, was er mit mir tut. Wenn du ihm nachfolgst, dann kennt er dich besser als ich. Er kennt dich besser als jemand anders. Und er wird dir gewisse Wünsche auf dem Weg erfüllen, wo du ihm dienst. Also wer Gott sucht, wer Gott dient, der wird belohnt. Der wird gesegnet. Nun, ein bekannter Prediger hat immer gesagt, ich versuche es mal auf Englisch, habe das nicht aufgeschrieben, das kommt mir jetzt einfach so. With God, payday doesn't come every Friday, but payday always comes. Mit anderen Worten, wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt es nicht jeden Freitag eine Belohnung. Oder wer von euch kriegt einen Zahltag immer am 25.? Wer kriegt einen Zahltag vom Arbeitgeber? Wer kriegt ihn immer am, ich kriege meinen immer am 25. Wer kriegt ihn am 1.? Wer kriegt Zahltag am 1.? Ja, ein paar. Wann kriegst du deinen? Am 15.? Okay, cool. Also, und früher haben in Amerika die Leute immer einen Zahltag am Freitag gekriegt. Das war früher so. Aber Gott zahlt nicht immer am Freitag. Aber Gott zahlt immer. Gott zahlt immer. Wart's mal ab. Wenn du gerade einen Zahltag oder zwei vermisst, Gott hat's nicht vergessen, dein Zahltag kommt. Sag mal, mein Zahltag kommt. Halleluja. Praise the Lord. Yes, Halleluja. Gut, und was wir dazu brauchen ist, nochmal Hebräer, da ist noch ein Wort, ist mir aufgefallen, wie ich das studiert habe, Hebräer 11. Da heißt es suchen. Und was ist dieses Wort? Lass uns mal zusammen lesen. Vor dem Suchen, was steht da? Aufrichtig. Was meint denn das? Also ich soll Gott nicht nur suchen, sondern aufrichtig suchen. Die englische Bibel sagt diligently, diligently. Mit anderen Worten, absuchen, auskundschaften, durchstöbern, durchsuchen, nachgehen, aufspüren, forschen nach, graben nach, jagen nach, wühlen, stöbern, interessieren, auf die Suche gehen, fahnden nach Gott. Ja? Ich bete jeden Tag. Bin ja Pastor, muss ja, oder? Aber es gibt Zeiten, wo ich echt sage, Herr, neulich habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe meinen Text gelesen täglich und habe gedacht, eigentlich steht ja nichts drin, was ich für heute gebrauchen kann. Dann habe ich gesagt, Jesus, jetzt lese ich das so lange, bis ich einen Klick habe. Da ist es, das nehme ich für heute mit. Dann habe ich es etwa 5-mal gelesen und beim 6. oder 7. Mal hat es gemacht, das nehme ich für heute mit. Genau das. Suchen. Suchen. Hör nicht auf zu suchen. Oder ich könnte es auch anders sagen. Hör nicht auf, etwas zu erwarten, wenn du die Bibel liest. Hör nicht auf, etwas zu erwarten, wenn du am Sonntag hierher kommst. Hör nicht auf, etwas zu erwarten, wenn du in der Küche für die Gemeinde was tust. Erwarte, dass Gott etwas tut durch dich. Und er wird. Und er wird, du wirst ab und zu wirst wieder mal ein Resultat sehen von dem, was du tust für Gott. Das Schöne an Gott ist, Gott macht nicht süchtig im negativen Sinn. Gott macht süchtig im positiven Sinn. Mit anderen Worten, wenn du etwas Gutes erlebt hast mit Gott, dann hat Gott schon das Nächste geplant. Und wenn du einen Schritt weitergekommen bist mit Gott, dann will dich Gott schon nochmal eins weiterführen. Und es gibt endloses Wachstum in Gott und es ist gut. Sucht ist anders. Die Zigarette ruft und ruft und ruft und macht dich süchtig und abhängig, um dich runterzuführen, um deine Lunge kaputt zu machen. Gott macht dich süchtig, um dich hochzubringen und hochzubringen und hochzubringen, um mehr zu lieben, um mehr zu lieben, um mehr zu zeigen von dem, was er hat für dich. Halleluja. Halleluja. Amen. Aufrichtig suchen. Aufrichtig suchen. Dann noch zwei ganz wichtige Bibelstellen zum Abschluss. Die Bibel sagt, bittet und es wird dir gegeben. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet bekommen, heißt es hier. Was ihr braucht, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird geöffnet. Ich könnte es auch so sagen. Investiere in Gott, investiere in die Beziehung zu Gott, investiere ins Reich Gottes, investiere in diese Gemeinde und es wird dir gegeben werden. Und du wirst belohnt werden und du wirst den Sieg haben. Liebe Gemeinde, die Vision, die auf dieser Gemeinde ist, ist wie eine übernatürliche Kraft. Und wenn du dich in die Vision dieser Gemeinde reinklickst, dann wird es dich hochziehen. Weil Gott hat diese Vision gegeben. Und wenn du dich in diese Vision einhakst, indem du hier hilfst und dienst, dann wird es dich einen Schritt höher ziehen. Weil Gott hier ist. Weil Gott hier ist. Das ist Gottes Gemeinde. Preis dem Herrn. Gut, dann er sagt weiter, Vers 8, denn wer bittet, empfängt. Wer Sieg sucht, der wird Sieg finden. Wenn du den Sieg bei Gott suchst, dann wirst du den Sieg finden. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und auf eine Aussage, die ich mich immer... Es gibt ja so Leute, die sagen in jedem Satz, Gott hat mir gesagt und Gott hat mir gesagt und Gott hat mir gesagt und Gott hat mir das gesagt und Gott hat mir das gesagt. Habe ich manchmal den Eindruck, die haben ein Navi, das ist irgendwie von Gott eingestellt und das redet konstant. Also ich erlebe das nicht so. Ich weiß, dass Gott zu mir spricht. Aber für mich, bis ich mal so einigermaßen eine Sicherheit hatte, wie Gott zu mir spricht und dass Gott zu mir spricht, hat es Jahre gedauert. Ich sage nicht, Gott hat nicht zu mir gesprochen. Er hat nämlich durch sein Wort zu mir gesprochen, durch die Predigt zu mir gesprochen. Und ich bin gewachsen. Aber dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so spricht Gott. Und das habe ich immer noch nicht in der Tasche. Versteht ihr diesen Ausdruck? Das habe ich nicht im Sack, sagen wir Schweizer. Das heißt, das ist immer ein Glaubensakt. Und für mich, um auf Gott zu hören, eben um das zu hören, höhere Autorität, oder um zu hören, was ich jetzt tun muss in dieser Krise oder in dieser Situation, brauche ich immer diesen einen Vers. Noch zum Abschluss. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ich eins weiß, dann weiß ich, dass mein Vater im Himmel mich akzeptiert hat als sein Schaf. Und ich habe meinem Vater geholfen, Schafe zu hüten. Wir hatten 70 Schafe. Und ich weiß, wie dumm Schafe manchmal sind. Und dann sage ich, Vater, das ist so ein Trost für mich. Ich bin so dumm wie ein Schaf, aber du kannst mich trotzdem leiten, weil du bist mein Hirte. Und wenn ich dich lange genug suche, wirst du mir zeigen, wo es lang geht. Und dann werde ich das machen und dann habe ich wieder einen Sieg mehr zu verzeichnen. Und das hat immer funktioniert. Hat manchmal lange gedauert, aber wenn ich dann mal wusste, dass das Gott ist und ich habe es getan, hatte ich immer Sieg. Immer.